Boa noite, Kaschaima. Das ist vom Knast, direkt vom Knast. Vor allem aus plastiges Gold, Aladin! Hamburger Flagge! Jo, ich bin beim Set. Ich verstehe kein Wort. Wo bist du? Angst vor uns schieben Paranoia. Für sie waren wir nur Träume. Die Palme sind gold. In jedem Club tanzen sie zu ohne mein Team. Und Mama ist stolz. Nie wieder meine Kohle mit Drogen verdient. Alles macht Sinn. Gamora, Frankie, Sinatra. Hau dich fest, wie Siegesparade im Alpha. Mein Leben schön langsam mit zwei, drei Mädchen vom Balkan. Die Palmen sind gold. Mein Gesicht ist auf Plakaten in der ganzen Stadt zu sehen. So viel Licht und so viel Farben, wir fangen an uns zu verstehen. Großer Stern auf meinem Wagen, nicht geschlafen schon seit Tagen. Mein Gesicht ist auf Plakaten. Ich hab davon geträumt, ja, ich hab davon geträumt. Dicke Videos auf 85 Zoll, ja, ich hab davon geträumt. Was ein riesiger Erfolg, und bis heute hab ich kein Dank bereut. Denn ich hab davon geträumt. Nie wieder Tabak, nur noch Joints. Get the Gold, roll auf 23 Zoll. Und ich hab davon geträumt, ja, ich hab davon geträumt. Mama und Papa sind so stolz, ey, die Palmen sind gold. Ausverkaufte Tour, 150 Schuhe liegen draußen auf dem Flur. Tabak ist für den Arsch, ich rauche nur noch pur. Und habe keine Zeit, deshalb brauch ich deine Uhr. Kamora schläft in seiner Suite, du auf deiner Tastatur. Die Taschen meiner Cowboy-Jeans platzen nach der Tour. So hab ich Gott lieb, hab nie gewartet auf den Ruhm. War zufrieden mit dem Rahmen oder einfach Armatur. Doch die Palmen sind gold. Mein Gesicht ist auf Plakaten in der ganzen Stadt zu sehen. So viel Licht und so viel Farben, wir fangen an uns zu verstehen. Großer Stern auf meinem Wagen, nicht geschlafen schon seit Tagen. Mein Gesicht ist auf Plakaten. Ich hab davon geträumt, ja, ich hab davon geträumt. Dicke Videos auf 85 Zoll, ja, ich hab davon geträumt. Was ein riesiger Erfolg, und bis heute hab ich kein Dank bereut. Denn ich hab davon geträumt. Nie wieder Tabak, nur noch Joints. Get the Gold, roll auf 23 Zoll. Und ich hab davon geträumt, ja, ich hab davon geträumt. Mama und Papa sind so stolz, ey, die Palmen sind gold. Die Palmen sind gold. Ich hab davon geträumt, ja, ich hab davon geträumt. Dicke Videos auf 85 Zoll, ja, ich hab davon geträumt. Was ein riesiger Erfolg, und bis heute hab ich keinen Tag gefreut. Denn ich hab davon geträumt. Nie wieder Tabak, nur noch Joints. Get the Gold, roll auf 23 Zoll. Und ich hab davon geträumt, ja, ich hab davon geträumt. Mama und Papa sind so stolz, ey. Sie zerfetzen sich die Mäuler, haben Angst vor uns, schieben Paranoia. Für sie waren wir nur Träumer.